Aufgabe 7. P oder B? T oder D? K oder G? Welche Buchstaben hören Sie? 1. Passen. 2. Ton. 3. Gemüse. 4. Buch. 5. Tee. 6. Kaffee. 7. Plural. 8. Duschen. 9. Gehen. 10. Bauch. 11. Termin. 12. Krank.